نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هنزا وانت ليش سافر عبش الدوج ودهوي تبارك الله فيكم مخن هي den letzten, den sechsten und letzten Kapitel von Buch von Ar-Raj'a und natürlich auch das Buch von Ar-Raj'a ist mit dem Buch von At-Talaq und Az-Zawaj verbunden, und wir sind bei Hadith 1066. Babu al-Hidana al-Hadana. الحضانة أو الحضانة بارك الله فيكم هو حفظ من لا يستقل بأمره وتربيته ووقايته عما يهلكه أو يضره. الحضن هو الحضن، أن تضع الإنسان في حضنك فأنت تحفظه. ذاك الحضانة هو حفظ من لا يستطيع أن يستقل بأمره، يعني الصغير الذي لا يستطيع أن يستقل بأمره، والحضانة تربيته ووقايته من الشر عموما. عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني كان بطني له وعاء وثدي له سقاء وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد ينزعه مني، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. بارك الله فيكم، هنا المرأة ذكرت بعض الصفات التي تريد منها أنها تستحق حضانة أو حضانة الولد. قالت: بطني له وعاء، أي حمله بطني، حمله بطني، وثدي له سقاء، أي سقيته من ثدي، وحجري له حواء، أي حملته في حجري، فطلقني. هذه الأمور كلها تدل على أعمال المرأة بالنسبة لولدها، وأنها أحق بحفظ ولدها من أبيه وحضانته، حفظ ولدها هي وليس الأب، وحضانة الولد. فطلقها الزوج وأراد أن ينزع هذا الولد منها، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنحق به ما لم تنكحي، يعني أنت الأحق بهذا الولد الصغير ما لم تتزوجي. وهذا الحكم لا خلاف فيه، وقضى به أبو بكر ومن عمر ثم عمر رضوان الله عليه. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه العلم. في مسألة ذكر بعض أهل العلم فيها أمر آخر، وهو أنها إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، ولكن ابن حزم والحسن قالوا: لا، ما يسقط حقها في الحضانة بالحضانة، يستطيع يطلب الزوج ولكن ما يسقط حقها، لأن أنس بن مالك كان عند والدته وكانت متزوجة، تزوجت النبي صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة تزوجت وبقي ولدها في كفالتها، وكذلك ابنة حمزة قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وهي متزوجة. في ذلك بارك الله فيكم، يستطيع الأب أن يطلب الحضانة، حق الحضانة، إذا تزوجت المرأة، وهناك من أهل العلم يقول إذا تزوجت سقط حقها في الحضانة، وهناك من يقول أنه ما سقط، وإنما يستطيع الرجل أن يطلب ذلك. سمعنا، والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. باب الحضانة. الحضانة ist, man könnte sagen, Sorgerecht ungefähr. Sorgerecht, das kommt von الحضن. الحضن, das ist Schoß. Oder, das ist, wenn du jemanden umarmst, auf dein Brust und auf dein Schoß trägst. Sagt man, da hast du ihn umarmt. Und im Arabischen heißt das الحضن. Das wird umarmen. Und Schoß ist das. Und das geht darum hier, dass der Vater oder die Mutter oder jemand, eine Person, ein Kind pflegt, sorgerecht für das Kind hat, das Kind erzieht. Und es geht hier darum, dass wir über dieses Thema sprechen. Das wird, wie ist das Sorgerecht bezüglich eines Kindes, wenn die Eltern geschieden werden? Hadith 1066, Abdullah ibn Amr erzählte, dass eine Frau zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte: O Gesandter Allahs, mein Sohn, die hat von ihrem Sohn gesprochen, mein Bauch war für meinen Sohn wie ein Gefäß. Also ich habe diesen Sohn in meinen Bauch getragen, wie ein Gefäß, wenn du etwas drin tust. Und mein Brust war für mein Kind ein Trankbehälter. Das bedeutet, er hat von meinem Brust getrunken, wegen Stillen. Und Hijri lahu hiwa, und mein Schoß war für ihn ein Lebeplatz. Das heißt, der war immer bei mir. Und sein Vater hat sich von mir scheiden lassen und wollte mein Kind von mir wegnehmen. Der Prophet sagte, du hast das Recht, dein Kind zu behalten, solange du nicht heiratest. Das hat jetzt bei Imam Ahmed, Abu Dawud und das bei Al-Hakim und das Hassan. Dass diese Überlieferung ist authentisch. Und das geht darum, um hier, wer bekommt das Kind? Die Mutter sagt, ich habe das Kind getragen und ich habe das Kind erzogen und ich habe dem Kind Milch gegeben. Deshalb habe ich mehr Recht, das Kind zu behalten, als der Vater. Der Prophet s.a.w. hat ihr Recht gegeben, indem er gesagt hat, du hast das Recht, das Kind zu behalten, aber unter einer Bedingung, dass du heiratest. Und dies bis hier, das heißt, du hast das Recht, das Kind zu behalten, solange das Kind noch klein ist, das ist unumstritten zwischen den Gelehrten. Das bedeutet, alle Gelehrten bestätigen diese Aussage. Das Problem ist, wenn sie heiratet, nimmt der Vater das Kind oder bleibt das Kind bei ihr? Einige Gelehrten sagen, wenn sie auch heiratet, dann können die Kinder bei der Mutter bleiben. Aber der Vater hat das Recht, die Kinder zu verlangen. Und sie bringen dafür Beweise, und zwar sagen Anas ibn Malik, seine Mutter hat geheiratet und er blieb bei ihr. Und die Kinder von Salama, die blieben bei ihr, obwohl sie auch geheiratet hat. Und auch die Tochter von Hamza, sie sollte bei ihrer Tante bleiben, obwohl ihre Tante, die Frau von Ja'far, verheiratet war. Das heißt, die sagen, das ist kein Beweis dann, wenn sie heiratet, dann bekommt automatisch der Vater das Kind. Und die sagen bezüglich dieses Hadith, dann gibt es sozusagen etwas, was nicht klar ist, undeutlich. Aber auf jeden Fall, barakallahu fikum, hier gibt es, könnte man sagen, es gibt zwei Aussagen bezüglich des Kindes, wenn die Mutter heiratet. Aber wenn sie nicht heiratet, dann hat sie das Recht auf das Kind, solange es keine andere oder keine anderen Gründe dafür gibt, dass ihr das Sorgerecht entzogen wird. Allgemein. Allah Ta'ala alaih. وعن أبي هريرة أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيدي أيهما شئت فأخذ بيدي أمه فانطلقت به رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو صحيح. بارك الله فيكم. الحديث بئر أبي عنبة بئر يعني، والولد كان يستطيع أن يأتي بالسقاء، كان يستطيع أن يأتي بالماء. فهل الولد هنا مميز أم غير مميز؟ كم عمر الولد؟ ما ندري تماما. ذاك اختلف أهل العلم في الصبي. الصبي قيل أن الصبي المميز يختار إلى أبيه أو أمه إذا صار طلاق. طيب وما سن التخيير وما سن التمييز؟ اختلفوا، منهم قال أكثر، وهذا قول ابن إسحاق، يعني قول إسحاق أنه يخير. الأحناف والهذوية يقولون ما يخير، وقالوا الأم أولى، فإذا استغنى بنفسه الولد يعني فالأب أولى. الإمام مالك قال أيضا ما في تخيير، الأم أولى بالولد ذكر والأنثى، وقيل حتى يبلغ، وفي المسألة تفاصيل كثيرة ما عليها أدلة واضحة. بارك الله فيكم. إذا الولد وقول إذا الولد ما اختار أحد والديه فيبقى للأم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت أحق به. فلذلك بارك الله فيكم هنا قال بعض أهل العلم أيضا أنه يقرع بينهما، وقيل أن الولد يبقى عند الأصون والأفضل دينا، يعني هل الأم أفضل أم الأب أفضل فيبقى عنده. طبعا هذه المسألة مسألة قضاء أكثر ما تكون الآن مسألة فقه في المسألة، فالقاضي ينظر إلى الأب، ينظر إلى الأم، ينظر إلى الحال ويقرر من خلالها. بارك الله فيكم. حديث 1067 أبو هريرة رضي الله عليه أتسلت دس أنا فقه dem Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte, mein Mann will mein Kind mir wegnehmen, oder mein Mann will mir mein Kind wegnehmen, und dieses Kind hilft mir, und er hat da von dem Brunnen von Abi Inab, Abu dieser Brunnen. Dann kam der Prophet, hier ist dein, nimm die Hand von einem von ihnen, wie du willst. Das Kind hat die Hand von seiner Mutter genommen und die Mutter hat ihn mitgenommen. Das hat jetzt bei Imam Ahmed und die vier, und das bei Tirmidhi, und Tirmidhi hat das als sahih eingestuft, und das ist sahih. Barakallahu fikum. Das heißt, was hat sie gesagt? Mein Kind ist sozusagen in einem Alter geworden, dass er auch von einem Brunnen zurückkam. Das heißt, er kann mir helfen. Das Kind ist nicht mehr ein Baby oder ein Kind. Das Kind kann hier entscheiden, mehr Wasser holen kann von einem Brunnen. Und das ist sehr wichtig hier in diesem Punkt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat diesem Kind die Wahl gegeben. Das Kind konnte wählen. Mutter oder Vater. Aber die Gelehrten des Islam haben trotzdem unterschiedliche Ansichten getroffen. Einige sagen, wenn das Kind kann entscheiden. Alle sagen, es gibt keine Entscheidung für das Kind, weil das noch ein Kind ist. Der kann sich nicht für Vater oder Mutter entscheiden. Wenn aber das Kind noch klein ist, dann behält die Mutter dieses Kind. Und wenn das Kind dann erwachsen geworden ist, dann der Vater hat das Recht. Wenn das eine Tochter ist, dann haben sie gesagt, die Mutter, und wenn das ein Sohn ist, dann der Vater. Bei anderen Gelehrten sagen umgekehrt, die Tochter geht zum Vater und der Junge geht, der Sohn geht zur Mutter. Und es gibt natürlich unterschiedliche Ansichten, die sind ohne Beweise. Die sind ohne Beweise. So muss man aufpassen in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum. Einige Gelehrten sagen, man kann losen, das bedeutet verlosen, entweder Mutter oder Vater. Und einige Gelehrten sagen nein, sondern derjenige von den Eltern Teil, der das Kind nimmt, der Elternteil, das das Kind nimmt, ist die besser, mit der besseren Praktizierung der Religion und mit dem besseren Verstand und mit dem besseren sozusagen Verständnis für das Kind, weil das um Wohl des Kindes geht. Und wer von beiden, Mutter oder Vater, dem Kind das geben kann, was wichtig für das Kind ist, dann behält das Kind. Und das ist eine gute Ansicht. Wallahu ta'ala ala wa a'alam. وعن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم في ناحية والأب في ناحية وأقعد الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه بيد فأخذه أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. بارك الله فيكم. أي إذا كانت الأم غير مسلمة فلها حق كذلك في هذا الصبي أو في البنت. وهنا يتبين ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خير هذا الولد ثم دعا له، يعني ثم دعا لهذا الصبي فاختار أباه بناء على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا قال أهل العلم إذا كان أيضا للأم الكافرة حق الحضانة، فإذا كان في ولد يوضع بينهما، إذا كان يستطيع يميز فيختار الأب أو الأم. إلى هذا ذهب أهل الرأي والثوري، أما الجمهور فقالوا لا حق لها في الولد، لا حق لها في الولد أو في البنت، لقوله تعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، والحضانة ولاية، فلذلك لا يجوز. بل قال بعض أهل العلم لا يجوز للفاسقة أن يكون لها حق الحضانة، ولكن هذا بلا دليل، لأنها أم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لتلك المرأة كيف أبوه كيف أنت وإلى غير ذلك، فهذا لا دليل عليه. والدليل يقول أن الولد يكون مع الأفضل، أو البنت تكون مع الأفضل منهما. طبعا الذي يريد أن يتزوج امرأة غير مسلمة فيجب أن يعي هذا الكلام، فنسأل الله العافية والسلام. بارك الله فيكم. 1068 رافع ابن سينان erzählt, dass er den Islam angenommen hat und seine Frau hat den Islam nicht angenommen. Sie weigerte den Islam. Sie wollte den Islam nicht annehmen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat den Mann auf einer Seite sitzen lassen und die Frau auf der anderen Seite. Und der brachte das Kind. Und das Kind sollte wählen. Das Kind lief in Richtung seine Mutter, die nicht Muslim war. Der Prophet sagte, möge Allah ihn recht leiten. Das Kind ist zurück zum Vater gegangen. Subhanallah. Dann hat der Vater ihn genommen. Das Hadith bei Abu Dawud al-Nasa'i und das bei Al-Hakim. Das geht darum, ob die Frau, die nicht Muslim ist, ob sie auch Recht hat, dass sie Sorgerecht für ihr Kind bekommt. Laut der allgemeinen Überlieferung schon. Und laut dieser Überlieferung schon. Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam dem Kind die Wahl gegeben hat, dass er entscheidet, zu wem er gehen möchte. Bei einigen Gelehrten sagen, das geht. Bei anderen Gelehrten sagen, das nicht. Weil sie nicht Moslem ist, und deshalb sie kann nicht einen Muslim unter ihr haben. Natürlich, sie wird ihn nicht nach dem Islam erziehen dann. Ja, und deshalb haben sie, das geht nicht. Und bei manchen Gelehrten sagen, auch wenn die Mutter eine Muslime ist, aber schlecht, sie darf das Kind nicht behalten. Auf jeden Fall, diese Überlieferung oder diese Aussage oder diese Ansicht, diese Meinung ist beweislos. Es gibt keinen Beweis und wir wissen niemals oder wir haben davon Kenntwissen, dass ein Kind von seiner Mutter weggenommen hat, weil die Mutter zum Beispiel Sünderin war oder nicht Muslim war. Wir haben sowas nicht. Deshalb, es bleibt allgemein, dass beide das Recht haben auf das Kind. Und es geht am Ende um Wohl des Kindes und wer das Kind besser erziehen kann. Und wenn der Kind wohler ergeht bei einem von ihnen, dann soll das behalten. Deshalb derjenige, der eine Nicht-Muslime heiratet, der muss aufpassen, der muss verstehen auch, dass die andere Frau oder dass die Nicht-Muslime auch Recht hat und dass sie auch Mutter ist. Sie hat natürlich das Recht, Kind zu sehen, zu behalten und so. Und am Ende, wie ich schon gesagt habe, es geht um religiöse Themen hier, aber wenn das zu einem Fall kommt, dann sehen wir hier, der Prophet hat immer, der war dabei in diesen Hadithen. Und der Prophet war der Richter in diesem Zusammenhang. Also bei solchen Themen muss ein Richter entscheiden, wer das Sorgerecht für das Kind bekommt. Wallahu ta'ala ala wa alam. وعن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها وقال الخالة بمنزلة الأم أخرجه البخاري وأخرجه أحمد من حديث علي قال والجارية عند خالتها فإن الخالة والدها. القصة بارك الله فيكم هي في بنت حمزة رضوان الله عليه في بنت حمزة رضوان الله عليه. فمن يحتضنها؟ فاختصم علي وجعفر وزيد بن حارثة فيها. علي وجعفر وزيد بن حارثة كل واحد يقول أني أقرب إليها، أنه أقرب إليها. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة جعفر. انتبه، لأن بعض المقالب حكم لجعفر، جعفر ليس محرم، فكيف يحكم لغريب؟ لا، حكم لزوجة جعفر، لأنه جعفر قال بنت عمي وخالتها تحتي، يعني زوجتي خالتها. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم للخالة على الرغم أنها متزوجة. فلذلك صار الحق لها، وقيل لا، الحق له لأنه هو زوج المرأة. ولكن بارك الله فيكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم، يعني مع وجود الرجال الأقارب اللي هو ابن العم، مع ذلك فقضى بها للخالة وقال الخالة أم. بارك الله فيكم. البراء بن عازب erzählte, dass der Prophet صلى الله عليه وسلم das auf jetzt gerichtet hat oder ein Urteil gegeben hat bezüglich Tochter von Hamza, dass ihre Tante das Sorgerecht für sie bekommt. Und sagte, die Tante nimmt die Stellung der Mutter. Die Tante hat die gleiche Stellung wie die Mutter oder nimmt die Stellung der Mutter. Das Hadith bei Bukhari und bei Ahmed, Ali ibn Abi Talib sagte, und das kleine Mädchen ist bei ihrer Tante, weil die Tante Mutter ist oder wie die Mutter ist. Das geht darum, Barakallahu fikum, Zayd ibn Haritha und Ja'far ibn Abi Talib und Ali ibn Abi Talib. Ja'far und Ali sind Brüder und Zayd ibn Haritha. Jeder wollte die Tochter von Hamza behalten. dass er das Sorgerecht für sie hat. Dann kam Ja'far und er sagte, sie ist meine Cousine, weil Hamza der Onkel ist. Und ihre Tante ist meine Frau. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, die Tante hat die Stellung der Mutter, Ja'far bekommt sie. Die Gelehrten sagen, das geht nicht um Ja'far, das geht um seine Frau, weil er gesagt hat, meine Frau ist ihre Tante. Und der Prophet sagte, die Tante. Das wird trotz, dass es Männer gibt von der Familie, wie Ali und Ja'far, die sind die Cousins von ihr. Trotzdem hat der Prophet die Tochter von Hamza, er hat das Ja'far gegeben, das wird eigentlich der Frau von Ja'far, die Tante von ihr. Natürlich, es gibt auch dazu unterschiedliche Ansichten, aber der Beweis ist klar, der Prophet sallam sagte, ja, Al-Khalid, und somit, Barakallahu fikum, ist eigentlich dieser Kapitel zu Ende, das wird das bis hier, aber der Autor hat zwei Hadithe auf einmal in diesem Bereich gebracht, subhanallah. Was meint ihr damit? عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. الله أعلم قد يكون المؤلف أتى بهذا الأمر يعني لو أن الإنسان يحتضن أحد الأولاد وكذا فليحسن إليه كما أنه لو كان خادم فليحسن للخادم ولا الموضوع ما له علاقة في باب الحضانة يعني إنما هو من باب إذا كنت عامل الخادم هكذا فكيف ستعامل ولدك فكيف ستعامل ولدك فيعامل بالحسنى الذي عنده خادم وأتاه الخادم بالطعام فعلى الأقل يعطيه لقمة أو لقمتين من هذا الطعام الله تعالى على الأقل بارك الله فيكم تاوزن زبسي komisch, ich meine, wenn man jetzt die Überlieferung, erstmal hört mal die Überlieferung in sinngemäß übersetzt, Abu Huraira erzählte, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wenn ein Diener von euch ihm Essen gibt oder ihm Essen bringt, wenn man den Diener nicht mit sich am Essen lässt, dann sollte man ihm mindestens ein bisschen zum Essen geben oder zwei. Das heißt, Barakallahu fikum, das war Al-Bukhari. Das heißt, wenn du einen Diener hast und der will mit dir essen, dann oder der bringt dir das Essen, Entschuldigung, dann gibst du ihm, entweder lässt du ihn bei dir sitzen mit dir essen oder gibst du ihm etwas. Man, was hat das jetzt mit unserem Thema zu tun? Die Frage ist, was hat das mit unserem Thema zu tun? Allahu alam, das hat mit dem Thema zu tun, dass der Autor hier den Hadith gebracht hat, man sollte seinen Diener gut behandeln. Das wird jemand arbeitet für dich, zu Hause, für deinen Haushaltshelfer. Und du gibst ihm zum Essen, du lässt ihn mit dir sitzen und essen. Dann, wie sollst du dein Kind behandeln? Das heißt, man sollte sich nur diesen Vergleich hier merken, dass wenn du einen Haushaltshelfer so gut behandelst, indem er mit dir isst oder du gibst ihm zum Essen, dann dein Kind ist von dir, da musst du das Kind gut behandeln. Und danach kommt noch etwas, das ist auch Hadith 1071, Ibn Umar, an Ibn Umar, an den Nabi sallallahu alaihi wasallam, قال: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. الحديث دليل على تحريم قتل الهرة لأنه لا عذاب إلا على من فعل فعلا محرما. وبغض النظر إذا كانت هذه المرأة مسلمة أو غير مسلمة، مسلمة أو غير مسلمة، هذه استحقت العقوبة. وفيه كذلك هذا الحديث أنه لا يجب إطعام الهرة، لا يجب عليك إطعامها، إنما تتركها تأكل هي من خشاش الأرض. وقيل خشاش وقيل خشاش، يعني هوام الأرض. طب ما دخل هذا الموضوع؟ أنا مرة أخرى نتكلم على باب الحضانة والرجعة، طلاق، زواج، الله أعلم. القصد أنه إنسان إذا كان إذا أذى حيوان فإنه يدخل النار، فكيف الذي يؤذي ولده ويؤذي زوجته؟ فنسأل الله العافية والسلامة. بارك الله فيكم. حديث تاوزن آيم زبسك ابن عمر رضي الله عليه تسيل تفهم قفيت صلى الله عليه وسلم لقفيت صلى الله عليه وسلم فاكت آيم فخو ذب بشتخافت ويجن عنده هلي ويجن آينا كاتسة weil diese Frau die Katze gesperrt hat, bis die Katze starb. Sie hat dieser Katze weder Essen und zum Trinken gegeben, sie hat sie gesperrt, und sie hat die Katze auch noch gelassen, dass die Katze sich selber etwas zu fressen sucht. Das war Bukhari Muslim. Das heißt, Barakallahu fikum, man darf niemanden, auch wenn ein Tier ist, man darf niemanden bestrafen für etwas, was man nicht gemacht hat und was man nicht mit einer Strafe verbunden ist. Und zweitens, man sollte auch die Tieren gut Rechte geben und gut behandeln, die Tiere, weil man kein Unrecht tun darf. Und man muss nicht unbedingt eine Katze zum Essen geben. Man kann die Katze lassen. Sie kann sich etwas zu fressen suchen. Auf jeden Fall, und das Hadith ist auch ein Beweis, dass man eine Katze haben kann. Dass man eine Katze haben kann. Wenn man die hat, die Katze hat und lässt die Katze nicht nach draußen gehen, sollte man dieser Katze etwas in Ordnung zum Trinken geben. Allah ta'ala alam. Ist diese Frau Muslime gewesen, nicht Muslime gewesen? Allah alam. Aber auf, wenn sie Muslime ist, wenn die Frau Muslime war, dann heißt das, dass sie wird bestraft, weil die eine Länder. Wenn diese Frau nicht Muslime ist, das bedeutet, sie wird in die Hölle gehen und sie wird mehr Strafe bekommen, weil sie eine Katze getötet hat. Das wird zu Unrecht, darf man nicht töten, auch wenn eine Katze ist. Das ist letzte Hadith im Kapitel Barakallahu fikum. Somit haben wir diese Bücher zu Ende gebracht. Das nächste, الكتاب الذي بعده هو كتاب الجنايات، كتاب الحدود بارك الله فيكم، ثم كتاب الجهاد. وأنا أتصور يعني أما كتاب الجنايات فنبدأ الآن، يعني هذا بارك الله فيكم يحتاج إلى طلبة علم، يعني يصل إلى مستوى فهم مثل هذا الكلام، و هذا ما ليس انقاص من حق الاخوه، ولكن هذا يحتاج فعلا من يعني يكون وصل الى مستوى في العلم بحيث يتكلم معه مثل هذا الموضوع، انه هذه المواضيع ما تؤخذ بشكل عام هكذا. يعني موضوع الجنايات وموضوع الحدود هذه مسائل قضاء، مسائل قضاء، وتحتاج الى فهم شرعي، تحتاج الى فهم، الى علم شرعي موجود. كما ذكرت هذا لا يعني أنه استنقاص لحق أحد أو لقدر أحد. وكذلك باب الجهاد ما أي واحد يتكلم في هذه القيمة، ومسائل تتعلق بأمة، ما تتعلق بأفراد، تتعلق بأمة، تتعلق بقضاء ومسائل قضاء. وأنا أخشى إذا دخلنا في مثل هذه الأبواب أن بعض الأخوة ينصب نفسه قاضيا ويحكم على الناس أو يتكلم في مسائل الحدود. فذلك بارك الله فيكم، هو حوالي 150 حديثا هي هذه الأبواب، هذه الكتب الثلاثة سنتركها الآن، وسنبدأ بكتاب الأطعمة. سنبدأ بكتاب الأطعمة، وإذا انتهينا من كتاب الأطعمة وجدنا أن المستوى يعني شوي تحسن، فإن شاء الله سنرجع إلى هذه الكتب ذلك. طبعا إذا قررت أن تصير قضاء وقول إن شاء الله خير. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Das nächste Buch ist das Buch von Straftaten. Das Buch von Straftaten. Und das Buch von Straftaten braucht schon Leute, die wirklich viel Wissen haben, damit man über dieses Thema spricht. Weil das Buch Straftaten, da kommt das Buch von Al-Hudud. Das bedeutet Al-Jinaya, das ist eine Straftat. Und Al-Hudud, das ist sozusagen wie Gesetzbuch. Und dann kommt, Barakallahu Fikum, das Buch von Al-Jihad. Und diese drei Themen brauchen Leute, die wirklich so viel Wissen haben und die haben Vorahnung über solche Themen. Und ich denke, Barakallahu Fikum, wir sind noch nicht so weit, dass man über Richtersprüche spricht. Und dass man, übrigens diese Themen werden an der Universität nicht den Studenten im ersten, zweiten, dritten Studienjahr, sondern bei vierten, fünften Studienjahr werden solche Themen studiert. Weil man wirklich sehr viel Ahnung haben sollte, weil diese Themen mit Richterspruch zu tun haben, mit Urteilen zu tun haben, und das ist nicht leicht. Diese Themen sind für Umma und die sind nicht für die Einzelpersonen. Man merkte bei vielen Themen, als ich gesagt habe, das ist Richterspruch, dann habe ich dann nur allgemein erzählt. Und deshalb, ich werde vorschlagen, dass wir, Barakallahu Fikum, diese drei Bücher erstmal und dass wir andere Bücher nehmen. Und wenn wir so weit sind, dass man merkt, dass es jetzt nicht eine... Nicht, dass man falsch versteht, bitte. Sondern wirklich, das geht um Nutzen für uns alle. Deshalb, wir werden diese drei Bücher erstmal beiseite lassen. Die sind 150 Hadithe ungefähr. Und dann fangen wir mit dem Buch von Al-At'ima. Dann fangen wir mit dem Buch von Al-At'ima. Das bedeutet von Essen. Oder Essen sachten, werde ich sagen. Das ist interessant. Und dann werden wir auch ein Buch weglassen. Das ist Al-Itq. Das geht um Sklaverei und Befreiung von Sklaverei. Und dann kommen wir zu dem Al-Jami'. Das heißt, Barakallahu Fikum, wir werden inshallah einige Bücher lassen. Nicht weil wir das nicht erklären wollen oder weil wir, sage ich jetzt, nicht, dass jemand denkt, jetzt ja, er fürchtet, über solche Themen zu sprechen. Nein, auf keinen Fall. Sondern das geht darum, ich möchte nicht, dass ich etwas erkläre und nach ein paar Wochen höre ich, dass einige anfangen, Urteile zu geben und dass sie sich als Richter sozusagen eingestellt haben. Deshalb, Barakallahu Fikum, aus Interesse für die Allgemeinheit und für unsere Brüder, dass sie erstmal die allgemeinen Themen lernen. Dann fangen wir so, weil wir auch noch zwei Bücher lassen werden. Das wird insgesamt werden wir fünf Themen nicht behandeln erstmal. Und zwar Al-Jinayat, die Straftaten, Al-Hudud, die Strafen für die Straftaten, die Strafen an sich selbst. Und dann Al-Jihad und dann Barakallahu Fikum, Al-Qada, Richterspruch, und Al-Itq, Sklaverei, das wird Befreiung von Sklaverei. Diese fünf Bücher werden wir erstmal lassen. Und wir machen weiter erstmal mit Al-At'ima und dann mit Kitab Al-Jami. Es gibt Al-Iman, Al-Nudur, Schwören und Gelübde. Und dann Barakallahu Fikum, bi'idhni ta'ala Al-Jami, das wird Allgemeines über verschiedene Themen. Und dann sehen wir, ob wir dann die anderen fünf Bücher langsam behandeln. Langsam. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, möge Allah subhanahu wa ta'ala von mir und von euch annehmen. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.